Als nun die Menschen sich auf der Erde zu vermehren begannen und ihnen auch Töchter geboren wurden und die Gottessöhne die Schönheit der Menschentöchter sahen, nahmen sie sich von all diejenigen zu Weibern, die ihnen besonders gefielen. Da sagte der Herr: Mein Geist soll nicht für immer im Menschen erniedrigt sein, weil auch er ja Fleisch ist, so sollen denn seine Tage nur noch 120 Jahre betragen. Zu jener Zeit waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne mit den Menschentöchtern verkehrten und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit lebten, die hochberühmten Männer. Als nun der Herr sah, dass die Schlechtigkeit der Menschen groß war auf der Erde und alles Dichten und Trachten ihres Herzens immerfort nur böse war, da gereute es ihn, die Menschen auf der Erde geschaffen zu haben, und er war in seinem Herzen tief betrübt. Darum sagte der Herr: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vom ganzen Erdboden vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn ich bereue es, sie geschaffen zu haben. Noah aber hatte Gnade beim Herrn gefunden. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein frommer und sträflicher Mann in seinen Geschlechtern. Mit Gott wandelte Noah. Er hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde wurde aber immer verderbter vor Gott und voll von Gewalttaten. Als nun Gott sah, dass die ganze Erde verderbt war, denn alles Fleisch hatte sich in ihrem ganzen Tun zum Bösen gewandt, da sagte Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch ihre Schuld voll von Gewalttaten. Darum will ich sie mitsamt der Erde vertilgen. Baue dir eine Arche aus Nadelholzstämmen. Mit lauter Kammern sollst du die Arche bauen und sie von innen und von außen mit Erdharz überstreichen. Und so sollst du sie bauen. 300 Ellen soll die Länge der Arche betragen, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Eine Lichtöffnung sollst du an der Arche anbringen, und zwar zu einer Elle sollst du sie ganz herum hoch oben herstellen und den Eingang zur Arche an ihrer Seite anbringen und ein unteres, mittleres und oberes Stockwerk darin anlegen. Denn wisse wohl, ich will die Sintflut über die Erde kommen lassen, um alle Geschöpfe, die Lebensgeist in sich haben, unter dem ganzen Himmel zu vertilgen. Alles, was auf der Erde lebt, soll umkommen. Mit dir aber will ich einen Bund schließen. Du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und dein Weib und die Weiber deiner Söhne mit dir. Und von allen lebenden Wesen, von allen Tieren sollst du je ein Paar in die Arche mit hineinnehmen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Je ein Männchen und ein Weibchen soll es sein, von jeder Art der Vögel und von jeder Art der Vierfüßler, von jeder Art der Kriechtiere des Erdbodens. Von diesen allen soll immer ein Paar zu dir in die Arche kommen, damit sie am Leben erhalten bleiben. Du selbst aber nimm dir alle Arten von Nahrungsmitteln, die als Speise verwendet werden, und sammle dir Vorräte davon, damit sie dir und ihnen zur Nahrung dienen. Und Noah tat es und machte alles genau so, wie Gott ihm geboten hatte. Dann sagte der Herr zu Noah: Geh du mit deiner ganzen Familie in die Arche, denn dich habe ich als gerecht vor mir erfunden unter diesem Geschlecht. Von allen reinen Tieren nimm je 7 Paare zu dir, immer ein Männchen und sein Weibchen, aber von den unreinen Tieren je 2 Stück, ein Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je 7 Paare, Männchen und Weibchen, um Nachkommenschaft auf der Oberfläche der ganzen Erde am Leben zu erhalten. Denn es sind noch 7 Tage, dann will ich es 40 Tage und 40 Nächte hindurch auf die Erde regnen lassen und alle Geschöpfe, die ich geschaffen habe, vom ganzen Erdboden vertilgen. Da tat Noah genauso, wie der Herr ihm geboten hatte. Noah war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut über die Erde kam. Da ging Noah und mit ihm seine Söhne, sein Weib und die Weiber seiner Söhne in die Arche hinein vor den Gewässern der Sintflut. Von den reinen und von den unreinen Tieren, sowie von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, kamen immer 2, ein Männchen und ein Weibchen zu Noah in die Arche, wie Gott ihm geboten hatte. Und nach Ablauf der 7 Tage, da kamen die Gewässer der Sintflut über die Erde. Es war im 600. Lebensjahre Noahs, am 17. Tage des 2. Monats. An diesem Tage brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich und der Regen strömte 40 Tage und 40 Nächte hindurch auf die Erde. An eben diesem Tage ging Noah mit seinen Söhnen, Sem, Ham und Japhet, und mit seinem Weibe und den 3 Weibern seiner Söhne in die Arche hinein. Sie und alle Arten der wilden Tiere und alle Arten der Haustiere und alle Arten des Gewürms, das auf der Erde kriecht, und alle Arten der Vögel, alles, was Flügel hatte und beschwingt war. Die kamen zu Noah in die Arche hinein, je ein Paar von allen Geschöpfen, die Lebensgeist in sich hatten. Und die da hineinkamen, waren immer ein Männchen und ein Weibchen von allen Geschöpfen, wie Gott ihm geboten hatte. Hierauf schloss der Herr hinter ihm zu. Da kam die Flut 40 Tage lang über die Erde, und das Wasser wuchs und hob die Arche empor, so dass sie hoch über der Erde dahinschwamm. Und das Wasser nahm gewaltig zu und stieg hoch über der Erde, so dass die Arche auf der weiten Flut dahinfuhr. Und das Wasser stieg immer noch höher über der Erde, so dass alle höchsten Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, überflutet wurden. 15 Ellen hoch ging das Wasser über sie hin und überflutete die Berge. Da kamen alle Geschöpfe um, die sich auf der Erde regten, was an Vögeln und an Vieh und an wilden Tieren da war, sowie alles Gewürm, von dem die Erde wimmelte, und auch alle Menschen, alles, was Lebensodem in der Nase hatte, das starb, alles, soweit es auf dem Trockenen lebte. So vertilgte Gott alle Geschöpfe, die auf dem ganzen Erdboden vorhanden waren, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Sie wurden alle von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was sich bei ihm in der Arche befand. Das Wasser aber stieg unaufhörlich über der Erde, 150 Tage lang. Da dachte Gott an Noah und an alle wilden Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, so dass die Wasser sanken, die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels schlossen sich, und dem Regen vom Himmel her wurde Einhalt getan. Da verlief sich das Wasser allmählich von der Erde und begann nach Ablauf von 150 Tagen zu fallen. Und am 17. Tage des 7. Monats setzte sich die Arche auf einem der Berge von Ararat fest. Das Wasser nahm dann immerfort ab bis zum 10. Monat. Am 1. Tage des 10. Monats kamen die Spitzen der Berge zum Vorschein. Nach Verlauf von 40 Tagen aber öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog hin und her, bis dass das Wasser von der Erde abgetrocknet war. Dann ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob das Wasser auf der Erdoberfläche abgenommen habe. Da die Taube aber keinen Ort fand, wo ihr Fuß sich niederlassen konnte, kehrte sie zu ihm in die Arche zurück. Denn das Wasser bedeckte noch die Oberfläche der ganzen Erde. Da streckte er seine Hand hinaus, ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche herein. Hierauf wartete er nochmals weitere 7 Tage und ließ dann die Taube wieder aus der Arche fliegen. Da kam die Taube zur Abendzeit zu ihm zurück. Und siehe da, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt im Schnabel. Daran erkannte Noah, dass das Wasser auf der Erde abgenommen hatte. Nun wartete er nochmals weitere 7 Tage und ließ die Taube wieder ausfliegen. Doch diesmal kehrte sie nicht wieder zu ihm zurück. Und im 601. Lebensjahre Noahs, am 1. Tage des 1. Monats, da hatte sich das Wasser auf der Erde verlaufen. Als jetzt Noah das Dach der Arche abnahm und Ausschau hielt, da war der Erdboden trocken geworden. Und am 27. Tage des 2. Monats war die Erde ganz trocken geworden. Da sagte Gott zu Noah: Verlass jetzt die Arche, du und dein Weib und deine Söhne und die Weiber deiner Söhne mit dir. Sämtliche Tiere von allen Arten, die bei dir sind, Vögel und Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, Lass mit dir hinausgehen, damit sie sich auf der Erde frei bewegen und fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. Da ging Noah mit seinen Söhnen, seinem Weibe und den Weibern seiner Söhne hinaus. Alle vierfüßigen Tiere, alles Gewürm, alle Vögel, alles, was sich auf der Erde regt, gingen nach ihren Gattungen aus der Arche hinaus. Noah erbaute dann dem Herrn einen Altar, nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln je ein Stück und brachte Brandopfer auf dem Altar dar. Als nun der Herr den lieblichen Duft roch, sagte er zu sich selbst: »Ich will hinfort den Erdboden nicht noch einmal um der Menschen willen verfluchen, denn das Dichten und Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Auch will ich hinfort nicht noch einmal alles Lebende sterben lassen, wie ich es getan habe. Hinfort, solange die Erde steht, sollen Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht mehr aufhören.« Da segnete Gott Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen: »Seid fruchtbar und mehrt euch und füllet die Erde. Die Furcht und der Schrecken vor euch soll auf allem Getier der Erde liegen und auf allen Vögeln des Himmels. Alles, was sich auf dem Erdboden regt, auch alle Fische des Meeres, in eure Gewalt sind sie gegeben. Alles, was sich regt und was da lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie einstmals die grünenden Pflanzen, so weise ich euch jetzt alles zu. Nur Fleisch, das noch seine Lebenskraft, nämlich sein Blut in sich hat, dürft ihr nicht essen. Und wahrlich euer eigenes Blut, um wessen Leben es sich auch bei euch handle, will ich rächen. An jedem Tiere will ich es rächen, und auch an jedem Menschen, an euch untereinander will ich das Leben jedes Menschen rächen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder durch Menschen vergossen werden. Denn nach seinem Bilde hat Gott den Menschen geschaffen. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch, seid regsam auf der Erde und werdet zahlreich auf ihr.« Weiter sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, die bei ihm waren, Folgendes: »Ich will jetzt einen Bund mit euch und mit eurer nach euch lebenden Nachkommenschaft schließen. Auch mit allen lebenden Wesen, die bei euch sind, mit den Vögeln, den Zahmen und allen wilden Tieren, die bei euch sind, nämlich mit all denen, die aus der Arche herausgegangen sind, von allem Getier der Erde. Ich schließe also meinen Bund mit euch dahin, dass hinfort niemals wieder alle lebenden Geschöpfe durch das Wasser einer Sintflut vertilgt werden sollen und dass keine Sintflut wieder eintreten soll, um die Erde zu verheeren.« Dann fuhr Gott fort: »Dies soll das Zeichen des Bundes sein, den ich zwischen mir und euch und allen lebenden Wesen, die bei euch sind, auf ewige Zeiten festsetze. Meinen Bogen stelle ich in die Wolken, der soll das Bundeszeichen zwischen mir und der Erde sein. Wenn ich nun Gewölk über der Erde versammle und dann der Bogen in den Wolken sichtbar wird, so will ich meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebenden Wesen jeglicher Fleischesart besteht. Und das Wasser soll niemals wieder zu einer Sintflut werden, um alle lebenden Geschöpfe zu vertilgen. Wenn dann der Bogen in den Wolken erscheint, so will ich ihn ansehen, um des ewigen Bundes zwischen Gott und allen lebenden Wesen von jeglicher Art Fleisch, das auf der Erde ist, zu gedenken.« Und Gott sagte zu Noah: »Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allen lebenden Wesen auf der Erde geschlossen habe.« Die drei Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem, Ham und Japhet. Ham aber ist der Vater Kanaans. Diese drei waren die Söhne Noahs, und von diesen aus ist die ganze Erde bevölkert worden. Noah aber fing an, ein Landmann zu werden und legte einen Weinberg an. Als er dann aber von dem Weine trank, wurde er trunken und lag entblößt in seinem Zelte. Als nun Ham, der Vater Kanaans, seinen Vater entblößt daliegen sah, erzählte er es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand ihres Vaters, legten es sich beide gemeinsam auf die Schulter, traten von rückwärts hinzu und bedeckten ihren entblößten Vater damit, Ihr Gesicht aber war dabei abgewandt, so dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah aus seinem Rausch erwachte und erfuhr, wie sein jüngster Sohn sich gegen ihn benommen hatte, rief er aus: »Verflucht sei Kanaan, der niedrigste Knecht soll er seinen Brüdern sein.« Dann fuhr er fort: »Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, aber Kanaan soll sein Knecht sein. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, aber Kanaan soll sein Knecht sein.« Nach der Sintflut lebte Noah noch 350 Jahre. Demnach betrug die ganze Lebenszeit Noahs 950 Jahre. Dann starb er. Dies ist der Stammbaum der Söhne Noahs, des Sem, Ham und Japhet. Söhne wurden ihnen erst nach der Sintflut geboren. Die Söhne Japhets waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Die Söhne Gomers waren Asgenas, Ripat und Torgama. Und die Söhne Javans, Elisa, Tarsis, die Ketita und die Dodanita. Von diesen aus haben sich die Bewohner der Meeresländer der heidnischen Völker abgezweigt. Dies sind die Söhne Japhets nach ihren Ländern, jeder nach seiner Sprache, nach ihren Stämmen, nach ihren Völkerschaften. Die Söhne Hams waren Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Und die Söhne Kuschs, Seba, Havila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Und die Söhne Ragmas, Seban und Dedan. Kusch war der Vater Nimrods. Dieser wurde der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum pflegte man zu sagen: Ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Den Anfang seines Reiches bildeten Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande Sinia. Von diesem Lande zog er nach Assur aus und erbaute Ninive und Rehoboth ihr und Kala. Dazu Resen zwischen Ninive und Kala. Das ist die große Stadt. Von Misraim sodann stammen die Luditer, Anamiter, Lehabiter, Naphtuchiter, Patrophiter, Kasluchiter und Kaphtoriter, von denen die Philister ausgegangen sind. Kanaan aber hatte zu Söhnen Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het, ferner die Jebusiter, Amoriter, Girgasiter, Heviter, Arkiter, Siniter, Avatiter, Zemariter und Hamatiter. Später haben sich dann die Stämme der Kanaaniter zerstreut, so dass das Gebiet der Kanaaniter von Sidon in der Richtung auf Gera bis Gaza, in der Richtung auf Sodom, Gomorra, Adma und Zeboim bis Lesa reichte. Das sind die Söhne Hams nach ihren Stämmen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, in ihren Völkerschaften. Aber auch dem Sem, dem Stammvater aller Söhne Ebers, dem älteren Bruder Japhets, wurden Söhne geboren. Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Arpachshad, Lut und Aram. Und die Söhne Arams waren Uz, Hul, Geta und Mars. Arpachshad aber war der Vater Selas und Sela der Vater Ebers. Dem Eber wurden zwei Söhne geboren. Der eine hieß Peleg, weil sich die Erdbevölkerung zu seiner Zeit teilte, und sein Bruder hieß Joktan. Joktan hatte zu Söhnen Almodad, Selef, Hasamavet, Jera, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Havila und Jobab. Diese alle waren Söhne Joktans, und ihr Wohnsitz erstreckte sich von Mesa in der Richtung auf Sephar bis zum Ostgebirge. Dies sind die Söhne Sems nach ihren Stämmen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, nach ihren Völkerschaften. Dies sind die Stämme der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern, in ihren Völkerschaften. Und von ihnen aus haben sich die Völker auf der Erde nach der Sintflut abgezweigt.